Falsche Freunde. Die Grundlage einer blendenden Nazi-Karriere? Gemeinsam machten sich Bicker und Heberer an das als großer Wurf geplante Werk Mitteldeutschland, die nordische Steinzeit und die Indogermanenfrage, mit dem sie Mitteldeutschland den verdienten Rang als Hotspot der Menschheitsentwicklung sichern wollten. Auch unsere zum Mann erklärte Schamanin erhält darin einen prominenten Platz. Doch das ging schief. Das nie gedruckte, über 400 Seiten starke Manuskript ruht seit fast 80 Jahren, vergessen im Archiv des Landesamtes in Halle. Es muss 1942-43 fertiggestellt gewesen sein, trägt aber noch handschriftliche Ergänzungen bis 1944. Was war passiert? Papiermangel infolge des Krieges? Das muss nicht sein. Heberers Sammelwerk Evolution der Organismen ist noch 1943 auf bestem Papier erschienen, gibt Uwe Hossfeld zu bedenken. Nimmt man das Buchmanuskript unter die Lupe, fällt auf, dass von der gemeinsamen Einleitung abgesehen Heberers Ausführungen fehlen. Erstaunlicherweise aber brachte dieser 1943 ein kleines Buch im renommierten Gustav Fischer Verlag heraus, das den Titel »Rassengeschichtliche Forschungen im indogermanischen Urheimatgebiet« trägt. Darin vertritt er die gemeinsam mit Bicker entwickelte These, dass Mitteleuropa, der mittel- und norddeutsche Raum, ein Gebiet von höchster weltgeschichtlicher Bedeutung sei. Hier befänden sich die vorgeschichtlichen Wurzeln der europäischen Einheit, die sich gerade vollziehen würde. Gemeint ist der deutsche Vernichtungskrieg. Heberer dankt im Vorwort Bicker auffällig knapp, dem ich manche Anregung verdanke. Aus unserer Sicht spricht alles dafür, dass es sich bei dieser Publikation um die Kernteile seiner für die gemeinsam mit Bicker geplanten Publikation geschriebenen Passagen handelt. Warum nur hat er sie allein veröffentlicht?